الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من بعث رحمة، وعلى آله وصحبه ومن بسنته اكتفى. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، liebe Brüder und Schwestern. Ich wollte uns inshallah ta'ala erinnern an die besten Tage und die beliebtesten Tage bei Allah subhanahu wa ta'ala, die morgen beginnen, nämlich die 10 Tage von Dhul-Hijjah. Und der erste Tag von Dhul-Hijjah beginnt morgen am Samstag. Barakallahu fikum, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: An keinen Tagen ist die rechtschaffene Tat bei Allah subhanahu wa ta'ala lieber als an diesen Tagen. Er meint die ersten 10 Tage von Dhul-Hijjah. Sie sagten, O Gesandter Allah sallallahu alaihi wasallam, auch nicht der Dschihad auf Allahs Weg. Er sagte auch nicht der Dschihad auf Allahs Weg, es sei denn, jemand zieht selbst und mit seinem Vermögen hinaus und kehrt daraufhin mit nichts davon zurück. Das überliefert Abdullah ibn Abbas über den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam in Bukhari und Abi Dawud. Und dieser Wortlaut ist bei Abi Dawud und ist authentisch. Die Gelehrten sind sich einig, dass man den 10. Tag von Dhul-Hijjah nicht fasten darf, denn das ist der erste Tag von Al-Eid. Nämlich sozusagen der erste Tag von dem Feiertag, also der erste Feiertag. Na'am. Und der beste Tag davon, und den man auf jeden Fall nicht verpassen sollte, ist der 9. Dhul-Hijjah, nämlich der Tag von Arafah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt: Ich erhoffe mir von Allah subhanahu wa ta'ala, dass durch das Fasten am Tag von Arafah die Sünden des vergangenen und kommenden Jahres getilgt werden. Dies ist authentisch überliefert worden über den Gesandten Allahs sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, dies gilt aber nicht für die Pilger, sondern dies gilt für diejenigen, die eben keine Hajj machen. Denn die Pilger sollten besser nicht fasten, denn sie brauchen an jenem Tag, barakallahu fikum, Kraft, damit sie Allah azza wa jal anrufen und um Vergebung bitten. Und es wurde gesagt, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam auch nicht an dem Tag von Arafah, als er in der Hajj war, gefastet hat. Der Beweis ist, die Sahaba gaben ihm extra ein Glas Milch, um zu sehen, ob er davon trinken würde, und er trank davon, wie es bei Bukhari und Muslim überliefert worden ist. Das ist in Bezug auf diejenigen, die Hajj machen, aber diejenigen, die keine Hajj machen, die sollten bei Idnillah Ta'ala versuchen, alle 9 Tage zu fasten und speziell den 9. Tag. Den 9. Tag von Dhul-Hijjah, weil dieser Tag, Barakallahu Fikum, erhoffen wir uns, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sich von Allah subhanahu wa ta'ala erhofft hat, dass Allah ihm ein Jahr von den vergangenen Sünden vergibt und ein Jahr von den kommenden Sünden vergibt. Die Frage ist jetzt, welche Taten soll ich machen? Welche Taten sind Allah subhanahu wa ta'ala am liebsten an jenem Tag? Barakallahu fikum, die Taten, die Allah liebt, sind alle Taten, die gut sind. Darunter, dass man fastet, dass man viel Koran liest, dass man viel spendet, dass man viel betet, tagsüber, genauso auch nachtsüber, dass man viele Bittgebete macht, dass man Allah subhanahu wa ta'ala viel gedenkt, indem man viel sagt, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah al-Azim, oder sagt man Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, oder eins von denen, oder man sagt La hawla wa la quwwata illa billah, oder wie es auch authentisch überliefert worden ist, man sagt auch Barakallahu fikum, La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Also das und was noch überliefert worden ist. Also egal, was dir an guten Taten einfällt, mach dies. Und bitte Allah um Ikhlas und um Erfolg, und dass Allah deine Taten akzeptiert und deine Sünden verzeiht und am Tag des Gerichtes dich sehr heftig belohnt aus seiner Barmherzigkeit. Und wenn ihr Bittgebete macht, macht Bittgebete für die Umma und erwähnt mich auch ebenfalls mit. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Gibt es auch an die Geschwister weiter. mit der richtigen Absicht, auf dass, bi'idhnillahi ta'ala, nicht nur ihr davon Nutzen bekommt, so Allah will, sondern auch, dass andere Geschwister Nutzen davon bekommen. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, wallahu a'lam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.